Autoko-Diplom-Podcast Nummer 3 vom seit 45 Minuten nun schon 16. September 2005. Einen wunderschönen guten Morgen, kann ich jetzt schon sagen, obwohl ich gleich erstmal ins Bett gehen werde. Trotzdem will ich unbedingt noch den Podcast aufnehmen. Da bin ich zumindest nach meinem Empfinden dran festhalte, jeden Tag einen Podcast zu machen. Ich war heute bei der Badischen Landesbibliothek, habe mich angemeldet und gleich mal geschaut, was es dort an Literatur gibt für meine Diplomarbeit. Im Moment beschäftige ich mich ja mit Wissensmanagement. Da muss ich einiges lesen, weil ich zu dem Thema echt wenig weiß. Erfreulicherweise gibt es eine Menge Bücher dazu und erfreulicherweise gibt es eine Menge von den Büchern bei der Badischen Landesbibliothek. Bücher sind für mich gerade ein ganz spannendes Thema, weil ich schon sehr gerne Bücher lese, aber jetzt für die Diplomarbeit nicht einfach Bücher lesen kann, sondern Bücher in gewisser Weise, wie sagt man, wissenschaftlich angehen muss. Das heißt, ich muss nicht nur Sachen lesen, sondern ich muss sie analysieren, ich muss gucken, was ist wichtig, was stimmt, wo sind Querverweise zu anderen Sachen, welche Parts sind hauptsächlich sind wichtig für meine Diplomarbeit. Und das mag für Leute, die geisteswissenschaftliche Sachen studieren oder so, alter Hut sein, weil die jedes Semester 5 Hausarbeiten mit wissenschaftlichem Anspruch schreiben müssen. Für mich als jemanden, der Mediasystemdesign studiert, ist das eine ganz neue Sache. In meiner ganzen Studienzeit habe ich 2 Hausarbeiten geschrieben, die um sehr aktuelle Themen wie New Economy oder digitales Fernsehen sich gedreht haben, wo man eher auf Quellen aus dem Netz zurückgegriffen hat, als auf wissenschaftliche Abhandlungen in Büchern. Und insofern fehlt mir ein bisschen die Erfahrung, wie ich ein Buch wissenschaftlich am besten angehe oder am besten was raushole für so eine Arbeit. Deswegen tue ich mich im Moment ein bisschen schwer mit der ganzen Buchgeschichte, aber mit der Übung kommt die Erfahrung und vielleicht hat der eine oder andere ja auch Tipps für mich, wie ich das besser machen kann. Im Moment mache ich es so, ich lese 2 Bücher gleichzeitig, jeweils ein Kapitel pro Tag, zumindest versuche ich das, und immer mit Stift in der Hand und streiche mir Stellen an, die für mich wichtig sind. Der Vorteil ist, dass die beiden Bücher, die ich gerade lese, ich gekauft habe. Insofern kann ich auch wild drin rumkritzeln. Streiche mir Stellen an, die wichtig sind, die irgendwie passen. Und wenn das mehr als ein Satz ist, sondern meistens auch ein ganzer Absatz oder noch mehr, der sehr wichtig ist für meine Diplomarbeit, dann packe ich mir einen kleinen gelben Post-it an den Buchrand, auf dem ich nach außen hin auch schreibe, um was es das Thema geht, sodass ich dann, wenn ich später meine Texte schreibe, sehr schnell diesen Abschnitt wiederfinden kann. Ja, mehr fällt mir noch nicht ein, wie ich Bücher angehen kann. Wenn du eine Idee hast oder eine gute Erfahrung gemacht hast mit einer Methode, was weiß ich, irgendwie Zusammenfassungen schreiben oder so einen Aufwand, dann melde dich, schick mir eine Mail. Was du auch machen kannst, wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie Audio aufzunehmen, ist, mir einen Audiokommentar zu schicken. Das geht über den Blog, einfach auf Kommentar gehen und dann kannst du da eine Datei hochladen mit deinem Audiokommentar oder mit deinem Tipp. Ansonsten, wie gesagt, ich war in der Badischen Landesbibliothek, die haben viele Bücher zum Wissensmanagement. Was ich da jetzt einfach mal gucken muss, ist, wie ich so ein bisschen querlese und gucke, wo sind noch wichtige Abschnitte, die mir noch fehlen. Ich kann ja nicht irgendwie jetzt 20 Bücher noch lesen. Dafür ist gar keine Zeit innerhalb meiner Diplomarbeit. Das ist auch nur so eine spannende Frage. So, wie finde ich raus, was für mein Diplom relevant ist? Weil Wissensmanagement ist ein riesiges Feld, bietet allein als Thematik Grundlage für unendlich viele Diplomarbeiten. Und bei mir ist es eigentlich nur eine Ausgangsbasis, einfach nur das Feld, in dem es sich bewegt. Und so war ich am Anfang, ist mir noch relativ schwer gefallen, unterscheiden zu können, was von dem Ganzen jetzt wichtig ist, was relevant ist, mit was ich mich beschäftigen muss und was ich einfach weglassen kann, weil mir auch die Zeit fehlt. Aber so langsam bekomme ich die Erfahrung, wie schon gesagt. Und ja, Ihr merkt, es ist kurz vor eins und ich laber wild in der Gegend herum. Aber hey, so habe ich mir meinen Podcast vorgestellt. Kein großes Konzept, kein Sendeablauf, sondern ich erzähle euch einfach was. Und wenn es euch interessiert und wenn es euch Spaß macht und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt und wenn ihr denkt, das und das würde mich mal interessieren, erzählt doch mal was dazu, dann gebt mir Feedback und dann mache ich das. Ist ja hier kein groß produziertes Irgendwas, sondern eine persönliche Show oder eine persönliche Sendung für die Leute, die Bock drauf haben. Soweit erstmal von mir heute. Ich gehe jetzt erstmal ins Bett und morgen gibt es dann wieder was zu hören zu einem wahrscheinlich ganz anderen Thema. Gute Nacht!